Abschnitt 3 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 16. Die Entwicklung unserer Kenntnisse von Grönlands Inlandseis und die früheren Versuche, in dasselbe einzudringen. Teil 2. Die Notwendigkeit, ausgedehntere Beobachtungen an dem einzigen Ort zu machen, an welchem noch heute ähnliche Verhältnisse obwalten wie zu jener Eiszeit, stellte sich gar bald heraus, und es wurde eine ganze Reihe neuer Versuche gemacht, in das Inlandseis Grönlands vorzudringen. Den Anfang dieser Reise machte die Fox-Expedition, die im Jahre 1860 unter der Leitung von Sir Anan Young ausgesandt wurde, wenngleich sie nicht geologischer Natur war. Fußnote: Schon im vorausgehenden Jahre 1859 hatte der Amerikaner Oberst Schaffner bei seinem bereits, siehe Band 1, Seite 287, erwähnten Besuch in Julian Harp einen Ausflug auf das Inlandseis unter Führung von Leutnant Heuer, Handelsassistent in der Kolonie, machen sollen. Fußnote: Erwähnt in Zeilauf, Fox-Expedition Kirvenhaven, 1861, Ende der Fußnote. Es war ursprünglich wahrscheinlich angeregt durch Oberst Schaffner, die Rede davon, eine Schlittenexpedition unter der Führung von Dr. John Ray, der hierin nicht wenig Erfahrung hatte, an der Ostküste von Grönland an Land zu setzen, um über das Inlandseis nach der Westküste zu gelangen und dadurch zu untersuchen, ob es eine Möglichkeit sei, auf diesem Wege einen Telegrafenkabel hinüberzulegen. Als man sich Mitte September der südlichen Ostküste näherte, wo noch Sir Alan Youngs Ausspruch, siehe Band 1, Seite 288, eine Landung möglich war, scheinen sich Bedenken eingestellt zu haben. Man umschiffte das Kap Farvel bis zur Westküste. Hier machte Dr. Ray in Begleitung von Oberschaffner in den letzten Tagen des Oktober und den ersten Tagen des November von der Kolonie Julian Harp aus einen Versuch, in das Inlandseis einzudringen. Nach der Schilderung, die Leutnant Zeilau, der selber an der Expedition teilnahm, davon gibt, scheint es, als wenn Dr. Ray und sein Gefolge nur halb so weit vordrangen, dass sie, Zitat, einen Blick zum Inlandseis hinaufsenden konnten, Zitat Ende. Fußnote: Fox-Expeditionen in Aerel 1860 etc. Kirvenhaven 1861, Seite 156 bis 171, Ende der Fußnote. Aus Dr. Rays eigenem Bericht geht indessen hervor, dass er wirklich seinen Fuß auf das Inlandseis gesetzt haben muss, dass er aber gleich auf eine sehr tiefe und breite Kluft stieß, die seinem weiteren Vordringen ein unüberwindliches Hindernis in den Weg stellte. Eine merkwürdige Kluft. Fußnote: Siehe die Diskussion in Veranlassung des Vortrags, den der Verfasser in London hielt. Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, August 1889, Ende der Fußnote. Im selben Jahre, 1860, ebenfalls im Oktober, machte der amerikanische Polarfahrer Dr. Hayes den Versuch, nördlich vom Forte Folke auf dem 78. Grad 18 Minuten nördlicher Breite in das Inlandseis einzudringen. Nach Dr. Hayes' Angabe begann er die Wanderung am 22. Oktober und kehrte erst nach 6 Tagen zurück. Am ersten Tage erreichte man den Rand des Inlandseises und am nächsten wurde die Wanderung über dasselbe angetreten. Man will an diesem Tage 5 englische Meilen auf dem Inlandseise zurückgelegt haben, am dritten Tage 30, am vierten Tage 25 englische Meilen und dies alles teils auf dem allerunebensten Eise, teils auf sehr schwierigem Schnee, wo die Füße bei jedem Schritt die Kruste durchbrachen, welche den Schnee bedeckte. Auf welche Weise diese Entfernungen bestimmt wurden, davon verlautet nichts. Am fünften Tage will man durch einen sehr kalten und feuchten Wind zur Umkehr gezwungen worden sein. Man will an dem Tage ca. 40 englische Meilen zurückgelegt haben. An dem dann folgenden Tage legte man bereits wieder im Winterhafen an. Hayes gibt eine haarsträubende Beschreibung von den Strapazen und von der Kälte, die, obwohl sie nicht so groß war wie auf unserer Expedition, das Thermometer fiel nur bis auf minus 34 Grad Fahrenheit, ihnen doch beinahe das Leben raubte. Es muss höchst wunderlich erscheinen, dass diese tapferen Fußgänger sich sofort durch die Kälte bezwingen ließen. Die Schilderung dieser Wanderung, die Dr. Hayes veranlasst, in einem besonderen Kapitel die wichtigen wissenschaftlichen Resultate usw. zu besprechen, muss einem aufmerksamen Leser schon beim ersten Blick verdächtig erscheinen. Für denjenigen, der die Verhältnisse genauer kennt, wird es keines tieferen Nachdenkens bedürfen, um einzusehen, dass es eine völlige Unmöglichkeit ist, 25, 30, ja sogar 40 Meilen an einem Tage auf Schnee von der von Dr. Hayes beschriebenen Beschaffenheit und mit dem erforderlichen Gepäck auf einem Schlitten zurückzulegen. Es ist, wenn nicht geradezu eine Unmöglichkeit, doch ein Stück Arbeit, wie man es Dr. Hayes und seinen Begleitern kaum zutraut. Und selbst wenn man nichts weiter über die Zuverlässigkeit des Verfassers wüsste, würde man solchen Angaben gegenüber seine Zweifel erheben. Ruft man sich indessen ins Gedächtnis zurück, was de Bessels in Bezug auf Dr. Hayes Breitenmessung nachgewiesen hat, dass er eine verkehrte Observation angegeben haben muss, um glauben zu machen, dass er nördlicher war, als er in Wirklichkeit gewesen, da muss der Zweifel zur Gewissheit werden. Die hier angeführten Tatsachen müssen ohne weitere Kommentare genügend erscheinen, um jedermann davon abzuhalten, wissenschaftliche Schlussfolgerungen aus diesem Bericht zu ziehen. Es ist umso mehr zu beklagen, als es die einzigen Aufzeichnungen sind, die wir über eine Eiswanderung in dem nördlichen Teile Grönlands besitzen. Im Jahre 1867 machte der bekannte englische Bergbesteiger Edward Whymper einen Versuch, von einem kleinen Fjord, ungefähr auf dem 69. Grad 25 Minuten nördlicher Breite, Elliot Lake, nördlich von Jakobshafen, in das Inlandseis einzudringen. Whymper war der Ansicht, dass er möglicherweise eisfreies Land im Innern Grönlands vorfinden würde und dass es nicht unmöglich sei, dass dies Land aus, Zitat, losgelösten Landmassen oder Inselgruppen bestehe, wie man sie überall in den arktischen Gegenden antrifft. Die Entfernung der Ostküste des Landes bis zur Westküste war hinreichend groß, um das Vorhandensein unbekannter Fjorde und Einschnitte der See möglich erscheinen zu lassen, Zitat Ende. Dass dort eisfreies Land sein müsse, glaubte er aus dem periodischen Auftreten und Verschwinden großer Rentierherden an der Westküste schließen zu können. Diese Tiere mussten aller Wahrscheinlichkeit nach, Zitat, grasreiche Täler und Zufluchtstätten, Zitat Ende, im Innern haben, wohin sie sich zeitweise zurückzogen. Fußnote: Edward Whymper, Explorations in Greenland, in der Zeitschrift Good Words, herausgegeben von Donald MacLeod, Januar, Februar, März 1884. Dies ist der einzige ausführliche Bericht, den Whymper selber über seine Reise geschrieben hat. Sein Begleiter, Robert Brown, hat indessen ebenfalls einen Artikel darüber geschrieben, Das Innere von Grönland, in Petermanns Mitteilung 1871, Ende der Fußnote. Wie ersichtlich hat dies Raisonnement viel Ähnlichkeit mit dem Ausspruch, den der Verfasser des Königsspiegels bereits 400 Jahre früher getan, siehe Band 2, Seite 22. Whymper hat es sich als Ziel gesetzt, bis zu diesen schneefreien Stellen vorzudringen, und seine im Jahre 1867 unternommene Reise scheint nur eine vorbereitende Tour für eine etwaige größere Expedition gewesen zu sein. Nachdem er am 15. Juni bis Jakobshafen an der Disco-Bucht vorgedrungen war, unternahm Whymper drei Tage später mit einem aus Eskimos bestehenden Gefolge seinen ersten Ausflug an den Rand des Inlandseises, ein wenig landeinwärts von dem südlichen Arm des Elliot Lake Fjords, der 20 englische Meilen nördlich von der Kolonie gelegen war. Es war seine Absicht zu untersuchen, inwiefern sich dieser Ort für den Beginn einer Eiswanderung eignete und ob Hunde und Schlitten, die man dazu benutzen wollte, zweckmäßig seien. Das Aussehen des Inlandseises zeigte sich schon bei dem ersten Blick, den Whymper darauf warf, weit ebener und weniger abschreckend, als er es erwartet hatte, und man unternahm sogleich einen Ausflug in dasselbe. Sie drangen ohne Schwierigkeit vor, und je weiter sie kamen, desto besser und härter wurde der Schnee. Nachdem sie ungefähr 6 englische Meilen zurückgelegt und eine Höhe von 1400 Fuß erreicht hatten, schien sich das Terrain, soweit ihr Blick reichte, nicht zu verändern. Deshalb hielten sie es für zwecklos, weiter vorzudringen. Sie hatten erreicht, was sie wünschten. Sie hatten gesehen, dass sich die Schneefläche vorzüglich für eine Fahrt mit Hundeschlitten eignen würde, und die Eskimos, die sich in ihrem Gefolge befanden, versicherten Whymper, dass sie auf diesem Schnee bequem, Zitat, 35 bis 40 Meilen, in Klammern Englische, pro Tag, Zitat Ende, zurücklegen könnten. So kehrten sie denn mit den besten Hoffnungen auf einen günstigen Ausfall ihrer Reise zurück. Zitat, denn es schien ihnen nichts vorhanden zu sein, was einer Wanderung quer durch Grönland hemmend in den Weg treten konnte, Zitat Ende. Da das Inlandseis bei Elliot Lake nicht ganz an den Fjord herunterreicht, wollte Whymper versuchen, einen günstigen Ort zu finden, wo dies der Fall war, und von wo aus sie dann gleich ihre Eiswanderung antreten konnten, ohne erst ihr Gepäck über Land zu schleppen. Zu diesem Zweck unternahm er dann am 24. bis 27. Juni noch einen Ausflug an den Rand des Inlandseises, diesmal südlich von Jakobshafen nach dem bekannten Jakobshavensesfjord. Hier war indessen das Eis so zerklüftet und uneben, dass von einem Vordringen mit Hundeschlitten keine Rede sein konnte, und man entschloss sich deswegen, den vorhin besuchten Ort zum Ausgangspunkt der Expedition zu nehmen. Zu diesem Unternehmen bedurfte es indessen einer Reihe von Vorbereitungen, welche Wimper die verzweifeltsten Schwierigkeiten machen sollten. Gerade um diese Zeit raste eine tödliche Seuche, Brustkrankheit, Brustziege, in den Kolonien an der Discobucht, die jung wie alt dahinraffte. Von Jakobshafen 300 Einwohnern lagen 100 krank da nieder. Dies lähmte alle Unternehmungslust. Unglücklicherweise waren außerdem auch noch die meisten brauchbaren Schlittenhunde in der Umgebung ganz kürzlich einer Hundeseuche erlegen, weswegen es große Schwierigkeiten machte, die nötige Anzahl von Hunden aufzutreiben. Das Material für die hölzernen Hundeschlitten hatte Wimper aus Europa mitgebracht, aber die wenigen, welche Schlitten verfertigen konnten, waren vollauf in Anspruch genommen durch das Zimmern von Särgen für alle diejenigen, die an der vorhin erwähnten Seuche starben. So blieb denn nichts weiter übrig, als gewöhnliche grönländische Hundeschlitten zu benutzen, die aus schlechtem Material angefertigt und keineswegs für eine solche Expedition geeignet waren. Als Nahrungsmittel für die Teilnehmer der Expedition, wie für die Hunde, hatte man sich mit Hudson Bay Pemmikan versehen. Da es sich indessen herausstellte, dass die grönländischen Hunde diesen Stoff nicht fressen wollten, so musste man gedörrtes Seehundsfleisch von allen Ecken und Kanten zusammensuchen. Dies war freilich leichter gesagt als getan, denn da die Mehrzahl der guten Seehundsfänger krank da niederlag, herrschte an der ganzen Gegend fast eine Hungersnot. Endlich waren dann die meisten Schwierigkeiten so ziemlich überwunden, und am 20. Juli konnte die Inlandsexpedition, die außer Wimper aus 3 Eskimos und 2 Europäern bestand, aufbrechen. Einer der letzten war der Engländer Robert Brown, der sich in England dem Unternehmen angeschlossen hatte. Nachdem man einige Tage damit hingebracht hatte, die Bagage vom Ufer des Fjords an den Rand des Inlandseises zu schaffen, musste man noch 3 Tage warten, da man die Eiswanderung wegen eines anhaltenden Windes nicht antreten konnte. Inzwischen bestieg Wimper einen nahegelegenen Hügel, um eine Aussicht über das Eis zu haben. Wie unangenehm sah er sich aber berührt, als er die überraschende Entdeckung machte, dass das Eis sein Aussehen vollständig verändert hatte, seit er es vor einem Monat gesehen. Damals war alles mit dem, Zitat, reinsten, fleckenlosesten Schnee, Zitat Ende, bedeckt gewesen. Jetzt aber war aller Schnee vollständig geschmolzen und hatte ein wahres Meer von Eis hinterlassen, das von Millionen von Spalten und Rissen in allen erdenklichen Formen und Dimensionen durchkreuzt war. Alle kühnen Hoffnungen Wimpers waren zu Wasser geworden. Als das Wetter am 26. Juli besser wurde, machten sie trotzdem einen Versuch, östlich über das Eis vorzudringen. Nach wenigen Stunden und nachdem sie sich nur ein paar englische Meilen vom Rande des Eises entfernt hatten, mussten sie jedoch Halt machen, da eine Schiene an einem der größten Schlitten zerbrach. An einem der kleineren Schlitten war auch bereits eine der Schienen der Länge nach gespalten und der Rest war durch die Stöße auf dem unebenen Eise sehr gebrechlich geworden. Wimper sah jetzt die Unmöglichkeit ein, weiter vorzudringen, doch sandte er der Form halber 3 seiner Begleiter, 1 oder 2 englische Meilen weiter landeinwärts, um zu untersuchen, ob das Eis besser würde, obwohl er sehr gut wusste, dass es viele Meilen weit unverändert war. Als die Sendboten wiederkehrten und berichteten, dass das Eis eher schlechter als besser werde, trat man den Rückweg an. Fußnote: Robert Brown, der einer von diesen 3 waren, stellt in seinem Band 2, Seite 39 in der Anmerkung erwähnten Artikel in Petermanns Mitteilungen 1871, Seite 385, die sonderbare Behauptung auf, dass sie in weiter Ferne vor sich einen Nunatak oder eine Insel erblickten, die jetzt ganz von Eis umgeben ist, die aber noch in diesem Jahrhundert mit einem Kajak erreicht werden konnte und die zu der Zeit bewohnt war. Ende der Fußnote. Nach dieser Reise scheint Wimpers Glaube an schnee- und eisfreie Strecken im Innern Grönlands erschüttert zu sein. In seinem Buch Scrambles Amongst the Alps, 1871, schreibt er Seite 246, Grönlands Inneres scheint vollständig mit Gletschereis bedeckt zu sein, zwischen dem 68. Grad 30 bis 70 Grad nördlicher Breite. Weil er auf der letzten Expedition, soweit das Auge reichte, zerklüftetes Gletschereis erblickte, vermutete er, dass sich das Eis oder das schneebedeckte Land in einer bedeutenden Ausdehnung erstrecken muss. Zitat: Denn zur Bildung einer so ungeheuren Gletschermasse ist ein ganz kolossales Schneereservoir erforderlich. Zitat Ende. Er taxierte die Höhe des inneren sichtbaren Teils des Inlandseises auf, Zitat, nicht weniger als auf 8000 Fuß, Zitat Ende. Dies ist wahrscheinlich reichlich hochgegriffen, wird aber die richtige Höhe nicht weit übertreffen. Mit der Wanderung, welche der Freiherr A.E. Nordenskjöld gemeinsam mit dem jetzigen Professor Berggren von dem nördlichen Arm des Aula Zvikfjordes südlich von Egedesminde auf dem 68. Grad nördlicher Breite auf das Inlandseis unternahm, beginnt sozusagen eine neue Phase in der Geschichte der grönländischen Eiswanderungen. Es ist dies das erste Mal, dass menschliche Wesen eine längere Strecke auf dem Inlandseise vordringen und mehrere Tage hintereinander auf demselben verbringen, wie es auch die erste Expedition ist, die eine Ausbeute von mehr wissenschaftlicher Natur hat. Fußnote: Ein Bericht von der Nordenskjöldschen Expedition Redo Görese vor ein Expedition til Grönland 1870 befindet sich in der Übersicht des K.V. Ackert für Stockholm 1870 Seite 973. Ende der Fußnote. Am 19. Juli 1870 verließen die beiden Reisenden in Begleitung von zwei Grönländern den Eisrand in der Nähe des Fjordes. Sie hatten Proviant für 30 Tage mitgenommen. Ein Zelt hatten sie nicht. Sie schliefen in zwei Schlafsäcken, die an beiden Enden offen waren und in die sich zwei Personen mit den Füßen gegeneinander zur Not hineinzwängen konnten. Dies Lager war indessen, wie Nordenskjöld berichtet, mit dem unebenen Eis als Unterlage sowohl unbequem als auch kalt. Die ganze Ausrüstung der Expedition wurde auf einen Schlitten gezogen. Man war indessen nicht weit vorgedrungen, als es sich infolge des unebenen Eises herausstellte, dass es eine Unmöglichkeit war, sich mit einer so großen Ausrüstung abzumühen. Deswegen beschloss Nordenskjöld, schon am zweiten Tage einen Teil des Proviants sowie den Schlitten zurückzulassen. Den Rest der Bagage nahm man auf die Schultern und setzte nun die Wanderung fort. Am 21. Juli, als sie sich 36 Längsminuten östlich vom Fjord, 440 Meter über dem Meeresspiegel befanden, weigerten die Grönländer sich weiter zu gehen und kehrten auch wirklich am folgenden Morgen um. Die beiden energischen Europäer hatten jedoch noch nicht genug gesehen. Sie setzten ihre Wanderung noch zwei Tage länger fort. Am 22. Juli um 12 Uhr befanden sie sich auf dem 68. Grad 22 Minuten nördlicher Breite und 56 Längsminuten östlich vom Zeltplatz am Fjord, in einer Höhe von fast 640 Meter über dem Meeresspiegel. Am folgenden Tage, 23. Juli, machten sie für die Nacht Halt auf dem 68. Grad 22 Minuten nördlicher Breite und 76 Längsminuten östlich vom Fjord in einer Höhe von 600 Metern, also merkwürdigerweise niedriger als am vorhergehenden Tage. Sie waren jetzt des Proviants wegen gezwungen, zurückzukehren. Um aber eine Aussicht über das Inlandseis zu haben, drangen sie doch am folgenden Tage bis zu einer weiter landeinwärts gelegenen Höhe vor, alles Gepäck an dem Ort zurücklassend, wo sie übernachtet hatten. Von dem Gipfel dieser Höhe sahen sie, dass das Inlandseis, soweit das Auge reichte, sanft anstieg, ohne durch Felspartien unterbrochen zu werden, so dass der Horizont nach Osten, Norden und Süden von einem Eisrand begrenzt wurde, der fast so eben war wie das Meer. Der Wendepunkt lag in einer Höhe von 690 Meter über dem Meeresspiegel und ungefähr 83 Längsminuten oder 56 Kilometer östlich von dem nördlichen Arm des Aula Zvikfjordes. Die zurückgelegte Entfernung betrug folglich ca. 11 Kilometer pro Tag. In der Nacht zwischen dem 25. und 26. Juli kamen sie wieder an den Fjord zurück, nachdem sie im Ganzen 7 Tage auf dem Inlandseise zugebracht hatten. Von dem Eis, über das die Expedition wanderte, gibt uns Nordenskjöld eine ausführliche Beschreibung, die durch unterwegs von Berggren aufgenommene Zeichnungen illustriert wird. Es war in der Regel von tiefen und zum Teil breiten Spalten durchfurcht und voller Unebenheiten bis zu einer Höhe von 12 Metern mit einer Abschrägung nach den Seiten zu von 25 bis 30 Grad. Ein Hindernis, das auch nicht in geringem Maße das Vordringen erschwerte, bildeten die vielen reißenden Bäche, die in tiefen Rinnen oben auf dem Eise flossen und die oft nicht passiert werden konnten und deswegen umgangen werden mussten. Sie endeten gewöhnlich in großen Höhlen im Eise, sogenannte Gletscherbrunnen, in die sie sich als brausende Wasserfälle stürzten, um in der blau-schwarzen Tiefe zu verschwinden. An einer Stelle stieß man auch auf einen Springbrunnen oder auf einen, Zitat, intermittierten, mit Luft vermischten Wasserstrahl, Zitat Ende, der in die Höhe sprang. Auch viele kleinere Seen befanden sich auf der Oberfläche. Diese hatten keinen sichtbaren Abfluss, trotz der zahlreichen Bäche, die sich in sie ergossen. Zitat, wenn man das Ohr gegen das Eis hielt, so vernahm man von allen Richtungen her ein eigentümliches unterirdisches Brausen, das von den durch das Eis strömenden Bächen herrührte, und ein kanonenartiges Gedröhn zeugte von Zeit zu Zeit von der Bildung einer neuen Gletscherspalte. Zitat Ende. Das Wetter war während der ganzen Wanderung klar. Die Wärme stieg am Tage ein Stück über dem Eise, Zitat, bis zu plus 7 bis 8 Grad im Schatten und in der Sonne bis zu plus 25 bis 30 Grad. Nach Sonnenuntergang froren dagegen die Wasserlachen und während der Nacht wurde es oft empfindlich kalt, Zitat Ende. Dies sind scheinbar schon im Kleinen Observationen der merkwürdigen Temperaturverhältnisse, die in Grönlands Innerem auswendig zu machen uns vergönnt war. Das Merkwürdigste, was bei dieser Expedition vorgekommen ist und was ein gewisses wissenschaftliches Aufsehen erregte, ist indessen die erste Beschreibung des sogenannten Eisstaubes oder Kryokonit. Darunter versteht man ein feines graues Pulver, das, soweit man vordrang, über das Eis ausgebreitet war. Durch das Einsaugen der Wärme von den Sonnenstrahlen war dasselbe in das Eis hineingeschmolzen und hatte lotrechte zylindrische Löcher von 1 bis 2 Fuß Tiefe und von ein paar Linien bis zu ein paar Fuß Quermaß gebildet, die so dicht nebeneinander lagen, dass man vergebens einen Platz für den Fuß, geschweige den für den Schlafsack, suchte. Auf dem Boden dieser stets mit Wasser angefüllten Löcher lag der Staub in einer Schicht von mehreren Millimetern. Diesem Staube legt Nordenskjöld eine große Bedeutung bei. Er nimmt nämlich an, dass er von kosmischem Ursprung ist. Infolgedessen ist er mit der ganz neuen Theorie hervorgetreten, dass die Erde wenigstens doch zum Teil durch eine fast unmerkliche, stete Zufuhr von kosmischem Staub, der aus dem Universum herrührt, gebildet ist und noch immer wächst. Andere haben dagegen später nachgewiesen, dass dieser Staub in seiner Zusammensetzung auffallend dem Material der Küstenfelsen gleicht, weshalb sie meinen, dass der Staub von diesen Felsen aus auf das Eis geweht ist. Hierfür spricht der Umstand, dass die Staubmenge in demselben Grade abnimmt, in welchem man sich von den Küstenfelsen entfernt, und dass wir an der Ostküste von Grönland bei Umivik, wo das bloße Land am Eisrande fast verschwindend ist, fast keinen Staub auf dem Eise vorfanden. Ein Jahr nach dieser bedeutungsvollen Eiswanderung, 1871, wurde von dem Inspektor Nordwestgrönlands, Krarup Smith, eine Inlandsexpedition unter Führung des Assistenten Mölltrup ausgesandt. Fußnote: Dr. H. Trink hat hierüber einen Bericht in Petermanns Mitteilungen, 1883, Seite 133 gegeben. Ende der Fußnote. Den Erkundigungen zufolge, die Nordenskjöld später in Grönland eingezogen hat, scheint die Expedition unverrichteter Sache zurückgekehrt zu sein. Fußnote: Siehe Nordenskjöld, die zweite Dicksonska Expedition nach Grönland etc. Stockholm 1885, Seite 155. Ende der Fußnote. In dem dann folgenden Jahr kam Wimper abermals nach Grönland zurück und bereiste den Distrikt nördlich von der Disco-Bucht und beim Umanak-Fjord. Diesmal machte er indessen keinen Versuch, wieder auf das Inlandseis einzudringen. Er beschränkte sich darauf, hohe Felsgipfel am Rande des Inlandseises zu besteigen, um sich eine Aussicht über dasselbe zu verschaffen. Am 18. August bestieg er einen 6.800 englischen Fuß hohen Berg Kelatinguit bei Umanak. Von dem Gipfel dieses Berges hatte er eine weite Fernsicht über das Inlandseis und fand seine frühere Ansicht bestätigt, dass ein ebener, zusammenhängender Rücken von schneebedecktem Eis, Zitat, das Land so vollständig verdecke, dass keine Berghöhe sich auf der Oberfläche zeigte, Zitat Ende. Mit einem Theodolit maß er den Winkel bis zu dem sichtbaren Rand des Inlandseises und schloss, dass derselbe, Zitat, bedeutend über 1000 Fuß, Zitat Ende, betragen muss. Wimper scheint nun zu der Überzeugung gekommen zu sein, dass im Innern keine schneefreien Strecken zu finden seien, denn er sagt, Zitat, dass die an verschiedenen Stellen vorgenommene Untersuchungen es zweifellos erscheinen lassen, dass Grönlands Inneres vom Norden bis zum Süden und vom Osten bis zum Westen vollständig in Schnee und Eis gehüllt ist. Zitat Ende. Fußnote: Auch diese Reise ist in Good Words 1884, Seite 101 bis 103 und 183 bis 189 geschildert worden. Ende der Fußnote. Die Aufmerksamkeit, welche Dr. Rings Schriften über das grönländische Inlandseis zuerst erregten, hatte inzwischen gute Früchte getragen. Durch teils in Grönland, teils in den Alpen und in Skandinavien angestellte Untersuchungen hatte die Erforschung von Schnee- und Eisgletschern, ihrer Wirksamkeit, wie alles dessen, was damit in Verbindung stand, riesenhafte Fortschritte gemacht. Und die Lehre von der Eiszeit hatte eine feste Form angenommen. Unter den Männern, die sich an dieser Arbeit beteiligten, können von skandinavischen Geologen erwähnt werden die Norweger Kjerulf und Sexer sowie der Schwede Torell, der im Jahre 1859 in Grönland war. Als man indessen mit dieser Arbeit weiter fortschritt, wurde der Gedanke rege, dass das frühere Inlandseis nicht allein ganz Skandinavien und das nördliche Europa bedeckt, sondern auch im Wesentlichen dazu beigetragen hat, den Ländern, die es bedeckte, ihr Aussehen und ihre Form zu geben, indem die Eis- oder Wandergletscher die lose liegenden Kies und Steine mit sich führten und sich in die Unterlage, über die sie sich hinbewegten, eingruben, im Wesentlichen dazu beigetragen haben, tiefe Täler und Fjorde zu bilden, wie wir sie zum Beispiel in Skandinavien und besonders im westlichen Norwegen finden. Diese Lehre fand einen eifrigen Anhänger in dem englischen Geologen Ramsay. Ein Umstand, der stark für diese Annahme zu sprechen schien, war die Tatsache, dass diese durch tiefe Täler und Fjorde zerklüfteten Länder sich stets dort vorfinden, wo man Spuren der Eiszeit nachweisen kann, und zwar nur dort allein. Von vielen Geologen wurde diese Lehre indessen stark angegriffen, und eine der Waffen, deren man sich bediente, war die Tatsache, dass alle Gletscher in Europa, die man kannte und untersucht hatte, eine sehr geringe Wanderschnelligkeit besaßen, höchstens 2 Fuß in 24 Stunden, und aus der Reibung, die sie hervorbringen konnten, ließ sich auch nicht annähernd die riesenhafte Arbeit erklären, die sie früher vollbracht haben sollten. Da reiste im Jahre 1875 der norwegische Geologe Amund Helland, der sich sehr für die Studien über die Wirkungen der Eiszeit in Norwegen interessierte und der viele merkwürdige Verhältnisse nachgewiesen hatte, die damit in Verbindung standen, nach Nordgrönland, um dort die Geschwindigkeit der Bewegung der Gletscher und ihre Wirkungen zu studieren. Die Reise, welche in den Monaten Juni, Juli und August 1875 unternommen wurde, umfasste die Strecke von der Kolonie Egedesminde, 68 Grad 42 Minuten nördlicher Breite, bis zum Fjord Kangerluksuaq, ungefähr 71 Grad 15 Minuten nördlicher Breite, im Distrikt der Kolonie Umanak. Er besuchte 5 mit Eis angefüllte Fjorde und zahlreiche kleinere Gletscher, unter denen der Gletscher am inneren Teil des Ilorlekfjordes, von wo er aus das Inlandseis bestieg, also an demselben Ort, an dem Wimper seinen ersten Versuch machte. Die Ausbeute, welche diese Reise ergab, war besonders nach einer Richtung hin erstaunlich. Statt der bis dahin bekannten Bewegung von höchstens 2 Fuß in 24 Stunden entdeckte Helland unter anderem, dass der mächtige Gletscher im Eisfjord von Jakobshafen sich mit einer Geschwindigkeit von 64 Fuß, 19,54 Meter, in 24 Stunden bewegte. Ein anderer Gletscher im Torsukatak-Fjord hatte allerdings eine bedeutend geringere Geschwindigkeit, aber auch er bewegte sich über 30 Fuß, 10,16 Meter, in 24 Stunden. Das waren ganz neue Faktoren, mit denen man rechnen musste, wenn man der Wirksamkeit der Wandergletscher in Bezug auf die Bildung der Fjorde, Täler und Seen eine Bedeutung beilegen wollte. Viele wollten deswegen dieser unerwarteten Entdeckung keinen Glauben schenken. Durch spätere Untersuchungen von dänischen Grönlandsfahrern sind sie dann freilich mehr als bestärkt. Im Ganzen waren Hellands Beobachtungen in Grönland ganz danach angetan, die Theorien der Glazialisten zu stützen. Wir kommen jedoch am Ende des Buches in einem eigenen Kapitel noch eingehender darauf zurück, weshalb ich mich an dieser Stelle auf das bereits Mitgeteilte beschränken will. Fußnote: Helland hat seine Beobachtungen in Grönland im Archiv für Mathematik und Naturwissenschaften Band 1 Christiane 1876 über die mit Eis angefüllten Fjorde und die glazialen Bildungen in Nordgrönland beschrieben, sowie einem Artikel in The Quarterly Journal of a Geological Society, London, Februar 1877, Seite 142 bis 176, betitelt Banvi Ice Fjords of North Greenland, and on the formation of fjords, lakes in Norway and Greenland. Ende der Fußnote. Im Jahre 1875 schrieb Dr. Rink über die Möglichkeit, das Innere Grönlands zu bereisen. Fußnote: Über das Binnenland Grönlands und die Möglichkeit, selbiges zu bereisen. Petermanns Geografische Mitteilungen 1875, Heft 8, Seite 297 bis 300. Ende der Fußnote. Er hielt es für sehr bedeutungsvoll, diese Untersuchungsreise vom Westen ausgehend bis an die Ostküste zu unternehmen. Er sagt darüber, Zitat, »Ich glaube, dass sie sich am besten mit von Menschen gezogenen Schlitten bewerkstelligen ließe. Zwei kleine Schlitten müssten auf das sorgfältigste konstruiert und mit allen Bedürfnissen versehen werden. Außer dem wissenschaftlichen Leiter und einem Gehilfen müssten ungefähr 4 Europäer an einer solchen Expedition teilnehmen.« Zitat Ende. Merkwürdigerweise ist mir diese Schrift erst nach meiner Rückkehr aus Grönland in die Hände gefallen. Wie man aber ersehen wird, stimmt der daran ausgesprochene Gedanke in mehreren Punkten mit meinem Plan überein. Als Ausgangspunkt für eine solche Reise empfahl Dr. Rink die Gegend nördlich von Frederikshavn auf dem 62,5 Grad nördlicher Breite. Im folgenden Jahre, 1876, begannen auf dänische Staatskosten infolge eines Vorschlages des dänischen Geologen Professor Jonstrup die geologischen und geografischen Untersuchungen in Grönland. Diese Untersuchungen sind seit der Zeit alljährlich fortgesetzt worden und haben eine große und sehr wertvolle Ausbeute ergeben, die im Wesentlichen in dem schönen und bedeutungsvollen Werk »Mitteilungen über Grönland« niedergelegt sind. Von diesem Werk sind bis dahin 12 Hefte erschienen und von der Kommission herausgegeben, die zur Leitung der Untersuchungen gewählt wurde und die aus Professor Jonstrup, Minister N.F. Raven und Dr. H. Rink bestand. Wie vorauszusehen war, bildete die Erforschung des Inlandseises eine der wichtigsten Aufgaben für diese Untersuchungen und die Expedition, welche unter der Leitung des Assistenten Steenstrup im ersten Jahr 1876 ausgesendet wurde, stellte es sich unter anderem zur Aufgabe, eine, Zitat, vorläufige Rekognoszierung des Eisrandes, Zitat Ende, im Julianshaber Distrikt vorzunehmen. Fußnote: Außer Steenstrup nahmen daran teil der Kandidat Dos Kornerup und der damalige Premierleutnant zur See G. Holm. Ende der Fußnote. Fußnote: Siehe hierüber Mitteilungen über Grönland, Heft 1, Seite 6, Kopenhagen 1879. Ende der Fußnote. Man beabsichtigte, einige Meilen weit hineinzugehen, bis an die 3 auf früheren Karten angegebenen Nunataks, die sogenannten Jungfrauen oder Niviasiat, um die Beschaffenheit des Eises zu untersuchen und festzustellen, ob es sich als Ausgangspunkt für ein Eindringen in das Inlandseis eigne. Dieser Plan gelang jedoch nicht. Man stieß auf sehr unebenes Eis, voll großer, tiefer Schluchten. Stattdessen unternahm er deswegen Messungen der Bewegungen des Eises in 3 Eisgletschern, was bis daher in Südgrönland noch nicht geschehen war. Die größte Geschwindigkeit betrug 3,75 Meter innerhalb 24 Stunden. Fußnote: Diese Expedition ist beschrieben in den Mitteilungen über Grönland, Heft 2, 881, Seite 1 bis 27. Ende der Fußnote. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jessi, der Soroslau, im Dezember 2024.